Es ist an der Zeit zu sehen, dass das, was ich wollte, nicht geschieht. Ein großes Gefühl zerrinnt, war so nie Begegnung, nur Wunsch. Es ist an der Zeit zu gehen. Wohin heißt der Ort, den ich find? Ein großes Gefühl zerrinnt. Stundenlang das Meer, stundenlang das Meer, stundenlang das Meer, stundenlang.